Dr. Michael Meyerhofer, hör gut zu. Ein Tag voller Freude, wir feiern im Nu. Die Sonne scheint hell und die Vögel singen. Heute ist Silvias Tag. Lass uns fröhlich springen. Happy Birthday, liebe Silvia. Heute strahlst du so fein. Mit Freunden um dich rum wirst du nie allein sein. Wir stoßen an, wir lachen, wir tanzen voller Schwung. Ein neues Jahr beginnt und der Lebenssong ist jung. Happy Birthday, Silvia. Blumen bin bunt, der Wind tut so sanft. Mit jedem Lachen wachsen Erinnerungen wie ein Stamm. Mr. Meyerhofer, dein herzlicher Blick bringt Freude und Liebe, ein echtes Glück. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Silvia Unterbein. Happy Birthday, liebe Silvia, heute strahlst du so fein. Mit Freunden um dich rum wirst du nie allein sein. Wir stoßen an, wir lachen, wir tanzen voller Schwung. Ein neues Jahr beginnt und der Lebenssong ist jung. Happy Birthday, Silvia. Lass uns die Sorgen vergessen, die Nacht ist noch jung. Wir singen und feiern, unser Herz ist so Schwung. Silvia, du bist der Stern, der den Himmel erhält. An deinem Geburtstag zählt nur, was uns gefällt. Happy Birthday, Silvia! Wünscht dir alles Gute zum Geburtstag, Silvia Unterbein, und bleib gesund, Silvia.